Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Ja, hallo zusammen zur Episode Zeiten stoppen. Heute bekommt ihr mal eine ganz kleine Aufgabe von mir oder zumindest kleiner als sonst, weil ich ein paar Rückmeldungen bekommen habe, dass meine Aufgaben manchmal ein bisschen groß sind und darum die Podcast-Hörer sehr lange vor sich herschieben, weil sie sich sagen, okay, so viel Zeit, da muss ich erstmal Urlaub nehmen. Und darum ist meine Aufgabe heute ein bisschen kleiner für euch, damit ihr die auch in eurem Alltagsstress nebenher noch mit umsetzen könnt. Ja, es geht ums Zeitenstoppen und da erzähle ich euch gleich mal ein bisschen was von mir. Ich habe ja früher in meiner Unordnung auch immer gedacht, so, boah, ich schaffe das nicht, 2 Jobs und sonstig viel zu tun. Ich muss mir erstmal frei nehmen. Und was ist dann passiert? Ich hatte frei und dann bin ich so in den Tag reingeschlendert und habe hier mal, da mal ein bisschen aufgeräumt. Aber irgendwie ging es nicht so richtig voran und die Räume wurden irgendwie voller anstatt leerer. Ich bin vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gelaufen und im Schlafzimmer habe ich dann wieder was entdeckt, habe das in die Wäsche geschafft und dann habe ich eine Wäsche angeschalten und dann lag die Wäsche auf dem Sofa und irgendwie sah es am Ende des Tages immer noch schlimmer aus wie vorher und ich war völlig demotiviert, irgendwie weiterzumachen. Und das heißt, der Rest vom Urlaub lag ich rum und habe irgendwie nicht mehr viel Ordnung gemacht. Die Küche sah nicht sehr schön aus, das Schlafzimmer wurde irgendwann morgens nicht mehr, die Betten gemacht. Und da hat mir eben ein Zeitstopp-Trick geholfen. Ich habe verschiedene, ich führe sie euch gerne auf. Nummer 1 heißt, ich stoppe die Zeit, wie lang ich für was brauche. Das heißt, ich sage, okay, ich will die Küche aufräumen und ich stoppe jetzt die Zeit, wie lang das dauert. Das heißt, ich mache ein Vorher-Foto mit dem ganzen Geschirr, wie ich es nicht mehr haben will. Und dann räume ich die Küche auf, so wie ich sie eben haben will. Und dann vergleiche ich die Fotos und freue mich meist riesig und bin immer wieder überrascht, wie schnell das doch geht. Zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen sah die Küche echt wieder voll schlimm aus und ich war völlig demotiviert, die Küche zu machen und habe es dann am Abend auch nicht mehr gemacht. Und am nächsten Morgen habe ich mir gesagt, jetzt aber, und habe dann den Timer gestellt oder die Zeit gestoppt und nach 14 Minuten war die Küche wirklich in einem Top-Zustand. Die Spülmaschine war ausgeräumt, neues Geschirr war eingeräumt und ich habe mir gedacht, was, 14 Minuten? Das ist ja so schnell, das hätte ich ja am Vorabend noch machen können. Der Vorteil ist beim Zeitenstoppen, dass wir wirklich bei dieser einen Aufgabe dranbleiben, weil wir wollen ja ziemlich schnell sein. Das heißt, wenn ich mir die Küche vornehme und ich kriege irgendwas in die Hand, was in einen anderen Raum gehört, lege ich es einfach nur schnell an die Tür zu dem Raum, wo es hinkommt oder ich gehe sogar schnell in den Raum und werfe es da rein, aber ich gehe sofort in meine Küche zurück und mache da weiter. Und genau das mache ich eben nicht, wenn ich die Zeit nicht stoppe, denn da räume ich dann von der Küche was ins Kinderzimmer und vom Kinderzimmer in die Wäsche und von der Wäsche ins Wohnzimmer vom Trockner und so verfranse ich mich ganz schön. Darum ist das Wäschewaschen, das Zeitenstoppen für mich eine riesige Hilfe und und total motivierend und ja, vor allem, dass ich eben sehe, wie schnell die Dinge gehen, dass ich auch motiviert bin, das dann gleich zu machen und vielleicht auch noch am Abend zu machen, dass ich dann am nächsten Morgen in eine schön saubere und aufgeräumte Wohnung komme. Vor allem mein Schreibtisch oder mein Esstisch ist mir da immer sehr wichtig. Das ist ja eins bei mir, Schreibtisch, Esstisch, Büro. Und wenn ich den am Abend dreckig oder mit Zeug drauf hinterlasse und ich stehe am nächsten Morgen auf, dann geht's mir so schlecht damit, weil ich dann erstmal den Tisch putzen muss und aufräumen muss. Und dabei ist ja morgens meine Energiezeit. Das heißt, da habe ich Energie für die wirklich wichtigen Dinge. Und wenn ich dann erstmal putzen muss, was wirklich kein wichtiges oder kein Ding ist, wo ich eigentlich sehr viel Energie für brauche, dann ärgere ich mich da schon sehr. Genau, und da hilft mir das Zeitenstoppen sehr. Also hier als erster kleiner Tipp oder auch als Aufgabe für euch, stoppt doch mal eure Zeiten, wie lang ihr für was braucht. Zum Couchtisch aufräumen, zum Sofa aufräumen oder auch zum ganzen Wohnzimmer aufräumen, zum Esstisch aufräumen, Küche aufräumen, Schlafzimmer morgens schön machen, Betten machen, Klamotten aufräumen und schaut mal, wie lang oder eher wie kurz ihr dafür braucht. Und das zweite Zeitenstoppen ist bei mir der Timer. Es gibt nicht wirklich ein deutsches Wort dafür, aber ich meine, dass ich eine Zeit ablaufen lasse, dass ich mir sage, ich nehme mir jetzt 5 Minuten für die Küche, stell meinen Timer und dann räume ich 5 Minuten die Küche auf. Vorteile hier sind auch natürlich wieder, dass ich dranbleibe, dass ich nicht an einen anderen Raum gehe und da rumräume, sondern dass ich wirklich 5 Minuten die Küche mache. Und der zweite unschlagbare Vorteil, auch ein Vorteil im Gegensatz zum Zeitenstoppen, dass ich mich da begrenze und so mich viel mehr motivieren kann. Denn wenn ich am Abend, es ist irgendwie 22 Uhr, meine Tochter ist endlich im Bett und ich habe endlich Feierabend, dass ich da dann irgendwie so nicht sage, ach, jetzt mache ich noch die Küche, dass mir das dann irgendwie zu viel ist. Das ist, finde ich, ganz natürlich. Und da hilft mir eben dieser Timer, dass ich sage, ich mache jetzt nicht die Küche komplett, aber ich mache 5 Minuten die Küche. Oder in meinem Fall, ich mache sogar nur 2 Minuten die Küche, wenn meine Tochter im Bett ist. Und dann noch 5 Minuten das Wohnzimmer. Und das motiviert mich eben total. Das sind 7 Minuten, die ich investieren kann, dass ich dann wirklich mit einem tollen Gefühl aufs Sofa sitzen und noch was lesen kann. Ja, und das Schöne ist, dass ihr was eben macht. Und 2 Minuten Küche und 5 Minuten Wohnzimmer können wirklich sehr viel sein. Und das Schöne ist, wenn ich das wirklich jeden Abend mache, dann habe ich schon so eine Grundordnung drinnen, dass ich manchmal sogar weniger als 2 bzw. 5 Minuten brauche. Und wenn ich dann in meinem Wohnzimmer bin und nach 2, 3 Minuten ist wirklich alles aufgeräumt, ist alles an seinem Platz, dann habe ich ja noch 2 Minuten Zeit. Und in den 2 Minuten gehe ich dann mal kurz an meine DVDs und schaue mal, kann ich vielleicht eine ausmisten oder welche CDs habe ich schon Jahre nicht mehr gehört, was kann da weg? Oder meine Tochter hat so eine Spielschublade im Wohnzimmer, dann schaue ich da mal rein, bei welchem Spielsachen ist jetzt aus dem Alter draußen und wir können es mal wegpacken. Oder was mache ich denn noch? Oder ich schaue mir die Pflanzen an. Ja, also ich mache dann einfach so ein bisschen Ausmistarbeit, wenn ich dann wirklich schon aufgeräumt habe. Oder sortiere die Zeitschriften aus, die unter dem Couchtisch liegen. Und ja, das ist einfach toll. Und dadurch habe ich dann immer eine kontinuierliche Ordnung. Und das nur mit, also im Wohnzimmer nur mit 5 Minuten am Abend. Genau, das wäre diese Timer-Funktion. Ich kann die aber auch immer so zwischenrein einbauen, dass ich sage, okay, ich muss in 10 Minuten losgehen, jetzt stelle ich meinen Timer noch 5 Minuten und mach's Bad. Und ich finde es immer wieder halt erstaunlich, wie viel ich in 5 Minuten schaffe. Und darum lade ich euch auch dazu ein, auch die Aufgabe vielleicht mal auszuprobieren. Stellt mal euren Timer, gerade am Abend, wenn ihr schlapp seid und sagt, ihr wollt jetzt nur noch aufs Sofa sitzen, dann sagt euch, okay, jetzt investiere ich noch 4 Minuten ins Badezimmer und putze da oder miste die Shampoos aus oder ich investiere 3 Minuten in die Küche, 2 Minuten ins Esszimmer, wie auch immer. Das ist so wenig Zeit, dass ihr wirklich da nochmal ein bisschen Energie reinstecken könnt. Und das Schöne ist, egal wie schlapp wir sind, das raubt uns keine Energie. Aufräumen in so kurzer Zeit gibt uns Energie und lässt uns mit einem viel besseren Gewissen dann aufs Sofa liegen und entspannen. Ich hoffe, die Aufgabe war klein genug für euch zum Thema Zeiten stoppen und Timer stellen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr sie umsetzt und melde mich dann hoffentlich bald wieder mit der nächsten kleinen Aufgabe. Viel Spaß, viel Erfolg, macht's gut, tschüss!